Spiel kommen kann, ja? Also weil es quasi über die Idee einer Aneignung von Ansichtsein überhaupt nur möglich ist, wenn ich dieses ein Bewusstsein davon habe, das zu sein, so. Das war so eine Überlegung. Ja. Aber vielleicht kannst du deine Form noch jetzt rückfragen. Oder zum einen kannst du nochmal irgendwie versuchen, den Linien eben stark zu machen, oder was will der Linien irgendwie inhaltlich sagen, weil mir war mir auch überhaupt nicht bewusst, dass ich hatte tatsächlich auch immer so eingeschubladet, okay, Reflex und so weiter, und Ideologie ist eben so ein Epiphänomen. Die andere Frage, den Punkt, den ich dann gemacht, was ist heute quasi in der heutigen Situation notwendig für uns, das fand ich ganz. Ich glaube, das, was irgendwie wie heute Lenin insgesamt gehandhabt wird, also auf der Linken, also außerhalb der Linken sowieso, da wird ja Marx quasi so gehandhabt wie in der Linken Lenin selber. Aber ich glaube, dass das gerade irgendwie eine Entwicklung ist, die gerade aus quasi der danach folgenden Phase entstammt. Also quasi die Stalinisierung irgendwie, die stattgefunden hat, die dann quasi Lenin darauf irgendwie, also ihn einfach vollkommen vulgarisiert und einfach einhergeht irgendwie mit natürlich der Vulgarisierung von allem Theoretischen, was sie überhaupt hatte. Und dass irgendwie Lenin da derjenige ist, der wahrscheinlich am meisten darunter leidet, weil ich glaube, kurz danach am meisten vor allen Dingen aber auf ihn Bezug genommen wurde. Also gerade nach seinem Tod war ja dann irgendwie dann dieser ganze, ich glaube, da war irgendwie, gab es dann so einen Führungskampf zwischen dann verschiedenen Fraktionen. Also dann war ja, glaube ich, auch die Stelle als Generalsekretärs oder so ziemlich lange nicht belegt, und dann gab es halt so Kämpfe, in denen sich dann quasi alle irgendwie auf irgendwie ihre Art des Leninismus berufen haben. Und ich meine, Stalin war am Ende derjenige, der gesiegt hat. Das heißt, das, was heute irgendwie als Leninismus gilt, ist quasi eigentlich der Stalinismus. Und um Lenin stark zu machen, das ist, glaube ich, das Interessante. Also da muss man, ist, glaube ich, der Knackpunkt, sich gerade die Entwicklung anzugucken, die es nimmt, sagen wir, von den, weiß ich nicht, ich würde sagen, 1890er Jahren bis hin zur Oktoberrevolution. Und zwar quasi in diesem Doppel, würde ich sagen, Lenin und Luxemburg. Dass die Epoche, also es gab ja dann in den 18, also quasi bis zu der Jahrhundertwende und eigentlich bis zum Ersten Weltkrieg, dieses enorme Wachstum der Arbeiterbewegung und der Arbeiterorganisation und so weiter. Und dann kam ja irgendwie dann mit der Bernstein-Debatte, ich weiß nicht mehr, wann die war, 1870, glaube ich. Ach, von spät, 90er, oder 90er, nach dem Historiker, der Staffel 90. Ja, okay. Ende des, ja, genau. 1900. Da gab es ja diese Bernstein-Debatte, da geht es um den Revisionismus. Und gegen den hat sich ja Kautsky noch ausgesprochen. Und danach sieht es aber so aus, dass quasi die Führungspersonen sowohl in den großen Parteien sowie auch irgendwie in den Gewerkschaften und so weiter quasi sich mit den Verhältnissen versöhnen. Also dann geht es darum, also im Revisionismus ist es noch so, können wir irgendwie den Sozialismus quasi erreichen, dass wir uns irgendwie ins Parlament erkämpfen. Und wo ja dann auch noch Kautsky ziemlich stark dagegen ist, das geht nicht. Irgendwie, es muss sowas wie einen revolutionären Prozess geben, aber dann später Kautsky ja auch irgendwie umschlägt und sagt, okay, irgendwie die Geschichte entwickelt sich quasi automatisch. Also dass quasi es irgendwie so einen Geschichtsdeterminismus gibt oder so einen Automatismus, der irgendwann, wenn die Arbeiterparteien groß genug sind, irgendwie einfach umstürzt. Und das ist genau der Moment, in dem Luxemburg und Lenin reinkommen. Indem die sagen, nein, irgendwie Marxismus ist nicht irgendwie ein Geschichtsdeterminismus, der irgendwie das selbst schon determiniert. Es muss darum gehen, gerade den revolutionären Kampf irgendwie durchzuführen. Die Verhältnisse sind reif. Wir müssen das jetzt, also wir müssen es tun. So. Und darin kommt natürlich dann irgendwie quasi diese subjektive Seite, dass sie quasi gegen diesen puren, was weiß ich, Objektivismus oder gegen diesen Determinismus, der sich irgendwie dann massenhaft einstellt. Und ich weiß nicht, also die sprechen ja auch von der Krise des Marxismus in dieser Zeit, und die sagen, okay, wir müssen es jetzt schaffen, dass quasi, dass es zu einer Situation kommt, in der es quasi einen revolutionären Prozess gibt, der quasi durch eine revolutionäre Dynamik ausgelöst wird. Und dann ist natürlich irgendwie die große Sache, dass irgendwie April-Erlebnis, das heißt irgendwie die SPD stimmt für und eigentlich die ganzen sozialistischen Parteien stimmen für den Krieg und damit wird es eigentlich nur offensichtlich, was sich eigentlich die Jahrzehnte vorher angebahnt hat. Nämlich quasi, dass die großen sozialistischen Parteien, die irgendwie im Interesse der Arbeiterschaft und quasi immer diese marxistische und teilweise auch revolutionäre Rhetorik hatten, gerade in dem Moment, wo es eigentlich darauf ankommen würde und wo es eigentlich am allerwichtigsten wäre, nämlich irgendwie in dem Moment, wo der Weltkrieg irgendwie, wo die Parlamente irgendwie die Parlamente Europas über den kommenden Krieg abstimmen und in dem Moment sich die Sozialdemokratien für diesen Weltkrieg einstimmen und damit quasi unter das Diktat oder irgendwie dem Diktat irgendwie der Bourgeoisie zustimmen. Und in dem Moment wird es dann offensichtlich. Und das ist quasi so eine, gerade diese subjektive Seite des Marxismus immer wieder hervorgehoben wird und die versucht wird, eben praktisch zu implementieren. Und in diesem Sinne irgendwie, also Lenin hat, glaube ich, auch nie von sich behauptet, dass er irgendwie sowas wie eine eigene Theorie hätte. Aber was, glaube ich, wichtig ist an dem Moment und das zu verstehen, ist, glaube ich, was heutzutage irgendwie vollkommen abhanden gerät, dass Lenin und Luxemburg vielleicht auch noch stärker Lenin, weil die Oktoberrevolution auf eine Art und Weise gescheitert ist, wie... Und deswegen, also vielleicht mal ganz kurz irgendwie meine Frage auch eben, wie kann uns dann irgendwie sowas wie Existenzialismus oder Sartre heutzutage in unserer historischen Situation weiterhelfen? Wenn er eben nicht nur einfach ein akademisches Interesse ist an diesem Film. Wir diskutieren einfach, oder? Also dann hätte ich ein paar Fragen einfach zu deinem Vortrag, den ich außerordentlich gut verfolgbar fand und so, also hat man selten bei sowas Komplexen. Es ist so auch nicht überfordert, diese vielen Kategorien und so. Also ich fand das eine sehr gute Hinführung. Ich habe ja auch noch dieses, ich will das die ganze Zeit mal lesen, dieses Kritik der deutschen Vernunft und schafft das irgendwie nicht und so. Und dann war das eine hervorragende Anführung, fand ich schon auch. Das Methodenkapitel, das habe ich vor vielen Jahren mal gelesen. Was mir jetzt historisch in so einem Szenario bis zur Jetztzeit, glaube ich, skizziert versucht hast, ist ja das Problem, was du immer mit der Chiffre Stalinismus bezeichnest, ist das Problem des Determinismus. Also meine erste Frage wäre, mich wundert, und ob nicht Sartre vielleicht das auch irgendwie anders begründet, dass er immer noch den Marxismus als Ismus anstrebt oder aufheben will. Die erste Frage wäre, handelt sich, du bist ja Spezialist für große Erzählungen, handelt sich beim Ganzen um ein sogenanntes Aufhebungsnarrativ, das ist sozusagen die Diskriminierung durch den Postdruck, das sind ja alles so Aufhebungsnarrative und so weiter. Ne? Handelt sich dabei Sartre um ein Aufhebungsnarrativ mit seinem Aufsaugen des Marxismus? Das wäre eine Frage. Oder ich habe es so verstanden, dass er tatsächlich versucht, es aufzuheben im hegelischen Sinne. Dass es bewusst tut. Aber ich weiß nicht, ob er das will. Und zweite Frage wäre, das Irritierende ist, dass er immer noch eigentlich sich selbst orthodoxisiert, scheinbar, indem er immer von diesem Marxismus spricht, an Ismus. Ist es denn nicht vielmehr so, dass er gerade die Methode, nämlich die marxische Methode, Lukács hat ja 1900, das wäre eine dritte Frage, ob er sich auf Lukács Geschichte und Klassenbewusstsein als, was du als sozusagen auch im Auge hast, Gründungsakte des westlichen Marxismus und so, auch für kritische Theorie sehr entscheidend. Da wird ja der orthodoxe Marxismus von Kautsky her noch so bestimmt und von Lenin natürlich, das ist einfach nur die Methode. Alles andere muss sich nicht verifizieren, Krisen, theoretischen Zusammenbruch, sonst was, aber die Methode, die ist orthodoxer Marxismus, was natürlich eine Paradoxie auf eine Art ist, weil die Methode muss sich ja gerade in der Praxis und in der Theorie in so einem Wechselspiel beweisen und kann da nicht sagen, das ist die Rechtgläubigkeit an die Methode. Die muss sich ja auch falsifizieren können und so. Also dieses Problem von Orthodoxie, wie löst das Sartre, wenn er immer noch den Marxismus aufheben will oder sich den Existenzialismus irgendwie mit dem Marxismus, sozusagen klugen Marxismus, hätte Lenin gesagt, nicht dem dummen, deterministischen Marxismus irgendwie synthetisieren will. Das wäre ein Problem, was ich noch habe. da scheint er mir noch ein bisschen also zu orthodox zu werden. Das hängt vielleicht mit seiner, in dem Szenario, was du jetzt zitiert hast, mit seiner Annäherung an den KP-Marxismus, an die Sowjetunion, an seine Reise nach China, nach Kuba, alles war Realsozialismus, und er hat es apologetisch behandelt, das haben ihm viele von links vorgeworfen. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass er immer noch an den Marxismus festhalten will und den sozusagen ein bisschen auffrischen, so eine frische, so eine existenzialistische Frisch-Sauerstoffzufuhr geben will. Das wäre so ein Verdacht, der bleibt. Also die Determinismusfrage ist ja das Entscheidende dabei. Und in diesem Zusammenhang wäre die Frage, dass ich jetzt, ich bin aber jetzt still, nur, dass die, diese Darstellung von dir fand ich in dem Punkt mangelhaft, als du, also nur mal von der anderen Seite, wir haben es auf dem Balkon eben auch gehabt, die ganze Frage des Verhältnisses von Sein und Bewusstsein ist und bleibt ab der Marxischen, dem Marxischen methodischen Versuch, Hegel, Feuerbach und so weiter, in eine materialistische Praxistheorie, die Philosophie aufhebt, zu verwandeln, ist ein Seiltanz. Das ist, du rutschst, du stürzt ständig entweder nach so einer deterministischen, materialistischen Seite ab, oder du rutschst ständig, stürzt ab, unweigerlich in eine idealistische Seite. Und nur in diesem Humpeln, wie Freud das mal bezeichnet, was ich nicht erfliegen kann, muss man da hinken, und in diesem Humpeln und diesem Abstürzen, vielleicht mit, es gibt kein Netz, viele gehen dabei kaputt, das ist einfach so, und das ist ein Seiltanz und bleibt auch ein Seiltanz. Und die, über dieses Seil zu gehen, da finde ich es hilfreich, das kippt bei deiner Tafel zu sehr, weil du nämlich den marxischen Satz rausschmeißt, dass nicht das Bewusstsein der Menschen das Sein bestimmt, sondern das gesellschaftliche Sein der Menschen das Bewusstsein. Dieses Letztinstanzlichkeitsding, das hast du explizit rausgeworfen, und dadurch gewinnt das droht das zu kippen, was diese klugen Sätze, weil auf dem Balkon hat es auch schon einer gesagt, diese, was Marx da macht mit dem Biene-Baumeister-Modell, das ist ja, dass er ganz bewusst jetzt nur den Arbeitsprozess, und zwar in seinen einfachsten Momenten, ganz abstraktiv, als vernünftige Abstraktion dargestellt, und man kann das, und Lukács macht das in seinem Ontologieprojekt, bis in jedes als Modell, als Urstruktur oder so, wie Lukács das nennt, für jegliche Praxis, also teleologische Setzung, Zwecksetzung, zugrunde legen. Kann man machen, hat auch Probleme und so, aber auch das ist beschränkt. Und insofern ist es nicht die Auskunft über das Verhältnis von Sein und Bewusstsein. Was Marx da mit dem ideellen Moment, dieser Zwecksetzung, dieser teleologischen Setzung, mit dem ideellen Moment bezeichnet, das verwirklicht wird. Auch wenn die Hütte noch so windschief ist und nicht zustande kommt, die Vorstellung wird realisiert, auch wenn sie schlecht realisiert wird oder so. Es wird was, im Unterschied zur Biene und so, wird vom menschlichen Baumeister, wird irgendwas realisiert, was vorher in seinem Kopf ideell da war. Und dieses ideelle Moment, das ist zum Beispiel ontologisch bei Lukács, jetzt nur, weil ich halt so drauf fixiert bin, wie Lukács das gleichzeitig neben Sartre löst ontologisch, da ist das ideelle Moment eben nicht einfach von Marx her, ist das nicht einfach nur Sein, bewusstes Sein, das ist es auch. Sondern zunächst mal würde der Unterschied, der begriffliche Unterschied, das ist hochdialektisch, und darauf lädt auch Lenin in Empirokritismuskritik und so, und Hegel-Exzerpt-Konspekten und so weiter, voll ab. Es würde gar keinen Sinn machen, den Unterschied zwischen Bewusstsein und Sein überhaupt aufzumachen. Ja? Das wäre vulgärer, dummer Materialismus, wie der Ärzte-Materialismus, das Denken ist ein Sekret des Gehirns oder so. Das ist kein Sein. Und auch die ideologische Seite sozusagen jedes Bewusstseins, nämlich, das ist eine Funktion. Es ist kein Sein, es ist einfach kein Sein, ist aber im gesellschaftlichen Sein eine Funktion. Es hat eine bestimmte Funktion. Und dadurch wird es zu einer Seinsmacht. Und damit ist man dann beim Fetischismusproblem. Und mich interessiert das, wie Sartre das löst, wenn er soweit die Determinationen, die der kluge Marxismus sozusagen, nicht der dumme, deterministische, ich würde Trotzki nicht so einfach zuschlagen, Trotzki hat zum Beispiel Psychoanalyse wenigstens interessiert, hat auch schon manches versucht. Im Grunde gehört aber Trotzki auch zu dem furchtbar deterministischen Marxismus dazu. Aber da gibt es große Nuancierungen, aber im Stalinismus ist diese absolut orthodoxe, schlecht orthodoxe Scholastik von den Determinationen, von den 25 Gesetzen in Natur und Sein, wozu auch das mit der Negation gehört, was also das Abstrakteste ist, das Schwächste, das Unkonkreteste, was man überhaupt sagen kann, was sozusagen immer stimmt und nie was hergibt. Das ist diese Hegel-Engels-Lenin-Linie, Stalin-Linie, wo immer sich noch ein Determinismus mitschleppt. Und wie hat Sartre das überwunden? In Auseinandersetzung, in Konfrontation etwa mit der kritischen Theorie der Frankfurter Schule und so, die ja ganz stark auf dieses Problem des Fetischismus, des Verblendungsproblems, des Naturbannes sozusagen, wo die Determination eben wiederum, zum Beispiel in dem einzelnen allgemeinem Individuum, als ein Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse, auch körperliche Natur, Trieb, Natur und so weiter, Determinationen sind, mit denen man es zu tun hat, wenn man die Freiheit versucht, wenn man den Sprung, den Entwurf, die Wahl und so weiter anstrebt. Und so ist dann dieses Problem der Notwendigkeit von Marx her, Marx bezeichnet es einmal als Wenn-Dann-Notwendigkeit, Marx bezeichnet es als Notwendigkeit bei Strafe des Untergangs, sind also ganz strenge, enge Bestimmungen der Modalkategorien, Möglichkeit, Zufälligkeit, Notwendigkeit und schließlich auch in diesem Ganzen als resultante Freiheit. Und da scheint mir es zu gefährlich, wenn man das so kippt und nur auf das ideelle Moment abhebt, im richtigen Kontrast zu dem deterministischen Marxismus, aber dann fehlt man den klugen Marxismus, das sagt immer als Bremse, wirkt die Determination und gerade die Natur, das Natursein sozusagen, nicht gänzlich beiseite zu schieben. Also das, ich meine, das ist ja ungefähr das Problem, was mir so aufgegangen ist dabei. Und die Fragen, die da bleiben, wie Sartre das löst. Das ist doch nicht immer Gelegenheit zu machen. Also erstmal habe ich jetzt die Klappe. Ja. Also auch diese letzte Frage bezogen. Also ich habe ja jetzt, also der Umstand, warum ich das jetzt hier stark gemacht habe, war eben zu sagen, ja, also bloß weil er jetzt hier das Bewusstsein stark macht, ist er jetzt nicht irgendwie Idealist oder so. Ne? Also das war eigentlich der Hintergrund. Deswegen mag es sein, dass das insofern etwas schief war, als ich eben die andere Seite nicht gezeigt habe. Aber ich denke, also der Witz ist ja, glaube ich, bei Sartre, dass es ihm... Er fragt ja eben, was muss dieses Etwas sein, das Bewusstsein hat, gewissermaßen, ja? Und landet dabei bei dem Sein, ja? Und dem sich losreißen von dem Sein. Ich weiß nicht, ob man das jetzt eben nur auf die, also das hat, glaube ich, schon noch eine andere Dimension. Das ist nicht einfach nur... So, was die ganzen, was Triebe und sowas anbelangt, da ist er sicher ziemlich problematisch, würde ich sagen, ja, weil also er versucht ja eben diese existenzielle Psychoanalyse der herkömmlichen entgegenzustellen, ja, und leugnet einfach ein Unbewusstes, ja. Da wäre die Frage, wo man das dann irgendwie verorten könnte bei ihm noch, ja. Also der Versuch ist ja, das dann über diesen Urentwurf dann reinzukriegen, der eine gewisse Stabilität hat. Ja. Aber das ist natürlich alles nicht irgendwie determiniert in dem Sinne. Ja. Das ist, also insofern kann man sich natürlich schon fragen, wie viel dieser gesellschaftlichen Umstände, also wenn ich das richtig verstanden habe, also die sich ja jetzt eben doch niederschlagen in dem Triebleben dann auch, ja, wie viel da für ihn überhaupt noch in den Blick kommen kann, ja. Das habe ich das jetzt richtig verstanden, die Frage? Also da wäre ich auch etwas skeptisch, ja. Also es hätte ja sein, dass ich etwas übersehe, einfach auf meiner mangelnden Kenntnis von Sachs. Ja, gut, ich glaube, der Punkt ist, aber ich glaube,